sehe Menschen, die für sich nicht imstande sind, Verantwortung zu übernehmen und kein Land gewinnen. Ihre Zukunft aus den Rudern laufen lassen, ohne aufzupassen und darauf zu achten, ihren Traum zu schaffen. Nein, die sich fallen lassen, ohne wieder aufzustehen. Dauernd in Fallen tappen, ohne in Kauf zu nehmen, dass Ziele zu erreichen und nicht gleich zu greifen sind. Und für manche Ziele am Anfang nicht die Weichen stimmen. Es wie zu lernen gibt, wie für ein kleines Kind. Und ohne Disziplin auch nicht die Leistung stimmt. Wenn ich in den Spiegel sehe, kann ich einen Menschen sehen, den seine Probleme überrennen und den sein Denken prägt. Er sucht den nächsten Weg, während er sich nach dem Ende sehnt und fühlt sich allein, obwohl er in der Menge steht. Geht einen Schritt und kann nur einen Felsen sehen. Er denkt, er geht zum Ziel, bleibt aber auf der Stelle stehen. Jeder Mensch kommt von dem ewigen Glück und läuft seinen Weg einmal hin und zurück. Und niemand weiß, was die Zukunft bringt, doch die Hoffnung stirbt zuletzt, weil jeder Mensch kommt von dem ewigen Glück und lacht seinen Weg einmal hin und zurück. Und niemand weiß, was die Zukunft bringt, doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Jungs und Mädchen, die mit demselben Problem leben, ihr dürft euch nicht dauernd wie Fußgänger im Weg stehen. Müsst euch ja nicht zusammennehmen wie ein Doppelbett und jeden Glücksmoment genießen, der euch hoffen lässt. In jedem steckt was Gutes, so wie in einem Glückskeks. Halte dein Ziel fest und du wirst bald dein Glück sehen. Wenn das nicht klappt, dann erfindest du Ausreden. Du solltest dir deine Ausreden lieber aufheben, nicht aufgeben und so tun, als ob du versunken wärst. Du hast vor lauter Ausreden schon keinen Grund, um mehr weiterzukämpfen, wenn es schwierig ist wie Einsatz schreiben. Und dann wirst du jede Herausforderung einfach meiden. Es steckt in jedem Ausdauer, wenn es um Ziele geht. Die Dauer der Ausdauer hängt davon ab, um wie viel es geht. Ob du dahinter stehst und weißt, dass es richtig ist. Setz die Prioritäten, wenn du einen Lichtblick willst. Jeder Mensch kommt von dem ewigen Glück und läuft seinen Weg einmal hin und zurück. Und niemand weiß, was die Zukunft bringt, doch die Hoffnung stirbt zuletzt, weil jeder Mensch kommt von dem ewigen Glück und lacht seinen Weg einmal hin und zurück. Und niemand weiß, was die Zukunft bringt, doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Jeder Mensch kommt von dem ewigen Glück und lacht seinen Weg einmal hin und zurück. Und niemand weiß, was die Zukunft bringt, doch die Hoffnung stimmt zuletzt, weil jeder Mensch kommt von dem ewigen Glück und ewigen Glück Weg einmal hin und zurück und hin und niemand zurück weiß, was die Zukunft bringt, was die Hoffnung stimmt zuletzt.